lass uns vor die Tür gehen, der Club ist nix für mich. Alle sind aufgestylt und unnatürlich. Ich rede nur, gebe dir ein Bild des Mannes, der dir gefällt, Konkurrenten in den Schatten stellt. Ich seh, du stehst auf ehrliche Typen, das heißt, ich werde alles doppelt lügen, doppelt dir mein Leben dichten. Geschichte für Geschichte werde ich zu deinem Traumtyp. Glaubst du wirklich, dass die Ehrlichkeit an deinem Vertrauen liegt? Du bist nicht lächerlich, weil du mir glaubst, du bist wie alle anderen auf der Suche. Und die Einsamkeit macht dich zur Hure. Ich habe immer das passende Image parat. Seh mir fehlt die Kohle und sag, dass ich's billiger mag. Keine Ausrede, wenn ich einen ausgebe, weiß ich, dass ich ohne dich niemals rausgehe. Drauf geschitzen, wie ich aussehe, sieh, wie wir zusammenpassen. Lass uns noch ein trinken und den Club zusammen verlassen. Baby, erzähl mir nix, sei nicht so wählerisch. Denn alleine kann man schlecht schlafen und deshalb nehm ich dich mit nach Hause, ich muss dich nur noch überreden. Mein Blablabla hindert dich daran zu überlegen. Baby, erzähl mir nix, sei nicht so wählerisch. Denn alleine kann man schlecht schlafen und deshalb nehm ich dich mit nach Hause, ich muss dich nur noch überreden. Mein Blablabla hindert dich daran zu überlegen. Ich bin Plastik pur, nur noch ganz alleine bin ich fast Natur. Ich hab ein anderes Gesicht für fast jede neue Frau. Sag mir, was dich interessiert und plötzlich ist das genau mein Hobby, mein Leben. Aber niemand kann mit dir darüber reden, außer mir. Was ein Glück, dass wir uns getroffen haben. Was ein Glück, dass wir uns besoffen haben. Den Mutterinstinkt entdecke ich sofort bei Frauen. Deshalb ist die erste Masche mein Gott, ich bin so down. Ich tu so, als ob ich wirklich ein hartes Leben hätte. Und nur du kannst mich retten, komm mit auf die Toilette. Nur mit dir kann ich meine Probleme vergessen. Scheiß auf das Gerede, du bist keine Schlampe, sondern nur ein guter Mensch, wenn du jetzt meinen Penis frisst. Schön, dass du dich so gut um mich kümmerst, gib mir deine Nummer. Ich rufe dich an, sobald ich deine tröstenden Lippen noch einmal brauchen kann. Baby, erzähl mir nix, sei nicht so wählerisch. Denn alleine kann man schlecht schlafen und deshalb nehm ich dich mit nach Hause, ich muss dich nur noch überreden. Mein Blablabla hindert dich daran zu überlegen. Baby, erzähl mir nix, sei nicht so wählerisch. Denn alleine kann man schlecht schlafen und deshalb nehm ich dich mit nach Hause, ich muss dich nur noch überreden. Mein Blablabla hindert dich daran zu überlegen. Komm und setz dich, alles war perfekt, bis du gemerkt hast, für mich bist du ersetzlich. Reg dich nicht auf, ich zeige dir mein wahres Gesicht, weil du weit über meinem Level bist. Für alles, woran ich den ganzen Tag denke, dein Lächeln ist, kann ich nicht mehr richtig unterscheiden, Wahrheit oder Lüge, ob das ein Verbrechen ist. Nein, es ist die einzige große Liebe. Du hast Liebe für mich, ich will lieber zu dir. Sieh, da ist das Bett, sieh, da ist die Tür. Du glaubst mir, wenn ich sage, ich brauche dich, ohne mich zu fragen, wofür. Ich bin kein Betrüger, sage dir in dein Gesicht, dass eine feste Beziehung von deiner Seite für mich cool ist. Du bist genau wie ich, eingebildet, jung und arrogant. Steh auf Schabeinen, geh auf Schabeinen, hin zu dem Nächsten und lass mich alleine. Baby, erzähl mir nix, sei nicht so wählerisch. Denn alleine kann man schlecht schlafen und deshalb nehm ich dich mit nach Hause, ich muss dich nur noch überreden. Mein Blablabla hindert dich daran zu überlegen. Baby, erzähl mir nix, sei nicht so wählerisch. Denn alleine kann man schlecht schlafen und deshalb nehm ich dich mit nach Hause, ich muss dich nur noch überreden. Mein Blablabla hindert dich daran zu überlegen. Baby, erzähl mir nix, sei nicht so wählerisch. Denn alleine kann man schlecht schlafen und deshalb nehm ich dich mit nach Hause, ich muss dich nur noch überreden. Mein Blablabla hindert dich daran zu überlegen. Baby, erzähl mir nix, sei nicht so wählerisch. Denn alleine kann man schlecht schlafen und deshalb nehm ich dich mit nach Hause, ich muss dich nur noch überreden. Mein Blablabla hindert dich daran zu überlegen. Yeah, biatch!